Hallo, meine lieben Freunde. Ich habe euch gesagt, jetzt machen wir bei einem interessanten Punkt weiter. Das ist mein sechster Punkt. Schaut euch mal das an. Das ist eigentlich etwas Geniales, aber auch etwas Schockierendes gleichzeitig. Okay? Sechster Punkt. Beide haben einen Vater. Beide haben einen Vater. Beide wir. Die Wahrheit sowie auch die Lüge. Beide haben einen Vater. Das erste, was ich euch hier vorlesen möchte, ist mal über die Lüge. Johannes Kapitel 8 und von Vers 44 weiter. Johannes 8 von Vers 44 und die folgenden Verse. Ich lese euch mal diese Verse hier vor aus der Schlachterbibel. Ihr habt den Teufel zum Vater. Das hat Jesus zu den Juden gesagt. Was für eine kühne Aussage. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Also hier sehen wir klipp und klar, dass die Bibel uns sagt, dass der Teufel ist der Vater der Lüge. Und wisst ihr, und schau mal, was die Bibel sagt. Er redet aus seinem eigenen, denn er ist der Vater der Lüge. Und ich habe einmal einen Prediger sagen gehört über die Aussage, als Jesus am Berg war und versucht wurde, und wo der Teufel zu ihm gesagt hat, schau mal hier, alle diese Reichtümer dieser Welt, die gebe ich dir, wenn du dich einfach vor mir niederwirfst. Die wurden mir gegeben. Und darauf hat ein Prediger eine Theologie aufgebaut, dass der Teufel jetzt der Gott dieser Welt ist. Dass er über diese Welt herrschen kann. Und ich habe dann gesagt, Moment mal, wie kann man eine Theologie aufbauen auf eine Aussage aus dem Mund des Vaters der Lügen, der nur die Lüge redet und die Wahrheit nicht in ihm ist. Ihr denkt ihr, dort hat plötzlich der Vater der Lüge, der immer die Lüge spricht, die Wahrheit gesagt? Natürlich hat er nicht die Wahrheit gesagt. Nichts wurde ihm übergeben. Die Reichtümer dieser Welt, die gehören nicht ihm, die gehören uns. Uns Menschen gehören sie. Schau mal noch ein zweiter Bibelvers, auch im selben Zusammenhang, den ich euch hier lesen möchte. Johannes 8 und Vers 40. Johannes 8 und Vers 40. Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Und weißt du, und wenn die Bibel uns mal sagt, dass beide einen Vater haben, die Lüge und die Wahrheit. Das heißt, der Vater der Lüge ist der Teufel. Der will immer die Lüge sprechen. Denk mal darüber nach. Wenn der Vater der Lüge der Teufel ist, und wir lügen, dann gehorchen wir wem? Dem Teufel. Und wenn du dir das ansiehst, wie hart Jesus das gesagt hat, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater desselben. Und dann sagt Jesus nämlich, vorher hat er gesagt, und ihr sucht mich zu töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat. Ihr tut die Werke eures Vaters. Und ich möchte dir einmal etwas ans Herz legen. Es gibt nur Lüge oder Wahrheit. Betreffs irgendeinem Thema. Es gibt nicht, naja, es ist nicht ganz so. Und diese zwei, die sind so gegengesetzt, genau wie Gott und der Teufel gegengesetzt ist. Wir wissen ja, dass der Vater der Lüge, das nehmen wir mit einem blauen Stift, der Vater der Lüge ist der Teufel. Teufel ist Vater der Lüge. Und dann nehmen wir wieder einen roten Stift, Gott ist Vater der Wahrheit. Wahrheit. Und ich werde euch sagen, wie wichtig das ist, dass wir die Sache ernst nehmen. Da Lüge und Wahrheit gegengestellt sind, du kannst nicht ein bisschen in der Lüge sein und ein bisschen in der Wahrheit. Entweder bist du in der Lüge oder bist du in der Wahrheit. Da beide entgegengestellt sind und beide einen anderen Vater haben. Der eine Vater ist der Teufel, der andere Vater ist Gott. Stell dir einmal vor, wie gefährlich diese Sache hier ist. In Johannes Kapitel 14 und Vers 6 schreibe ich euch hier auch hier her. Johannes 14, Vers 6. Steht folgendes. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn Jesus die Wahrheit ist, wer ist der Vater von Jesus? Gott. Seht ihr das? Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und Jesus hat klipp und klar gesagt, sein Vater ist Gott. Das heißt, Gott ist der Vater der Wahrheit. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Jedes Mal, wenn du dich der Lüge hingibst, gibst du dich dem Teufel hin. Und jedes Mal, wenn du dich der Wahrheit hingibst, gibst du dich Gott hin. Und das ist eine nicht nur so gefährliche Sache, das ist auch eine wichtige und ernstzunehmende Sache. Wenn wir nur verstehen würden, in dem Augenblick, wo ich lüge, handle ich gemäß dem Teufel. Das hat Jesus so klipp und klar gesagt. Ihr tut das, was der Teufel will, dass ihr tut. Ihr handelt nach seinen eigenen Werken und nach seinen Worten. Er ist ein Lügner. Du kannst nicht lügen und sagen, ups, sorry, ist mir rausgerutscht. Du musst sagen, das ist furchtbar, was ich getan habe. Es tut mir so leid. Ich habe soeben meine Zunge dem Teufel gegeben. Ich habe soeben dem Vater der Lüge erlaubt, durch mich zu sprechen. Und weißt du, und das ist ja die gefährliche Sache, dass wir so viele Dinge relativiert haben. Naja, ganz so ist es nicht gemeint. Dreh mir doch die Worte nicht im Mund um. Ein bisschen wirst du doch auch nachsichtig sein. Lüge muss Lüge bleiben und Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Und aus diesem Grund, weil beide einen Vater haben und der Vater ist dem anderen entgegengesetzt. Der Vater der Lüge ist dem Vater der Wahrheit entgegengesetzt. Und dann musst du dir einfach die Frage stellen. Welchen Vater willst du folgen? Welchen Vater gibst du deine Zunge hin? Stell dir vor, was wäre, wenn du erkennen würdest, jedes Mal, wenn du eine Lüge sprichst oder auch eine Lüge lebst. Viele Menschen, die sprechen ja die Lüge nicht, die leben ja die Lüge. Die leben ja so in der Lüge. Die sagen eine Sache und leben eine andere Sache, damit lebst du in der Lüge. Viele Menschen haben die Lügen der Welt angenommen in ihrem eigenen Leben und leben dann damit. Und wir müssen uns ganz immer wieder bewusst machen, auf eine simple Art und Weise. Die Lüge hat einen Vater und der Vater heißt Teufel. Und wenn ich mein Herz für die Lüge aufmache, mache ich mein Herz für den Teufel auf. Wenn ich Lüge spreche, spreche ich die Worte des Teufels. Wenn ich Lüge toleriere, toleriere ich auch die Worte des Teufels. In unserem Haus, als wir Clayton adoptiert haben in 15 Jahren, ich habe zu ihm Folgendes gesagt. Mein lieber Sohn, du kannst Fehler machen, du kannst Mist machen, du wirst viele Dinge falsch machen, das ist einfach Teil des Teenagers sein und erwachsen werden. Das gehört einfach dazu, dass du ein Mann wirst. Habe ich gar keine Probleme, nur lüg mir nicht. Ich habe diesen jungen Mann eingetrichtert, wie gefährlich es ist, die Lüge zu glauben, der Lüge sich hinzugeben oder die Lüge zu leben. Und ich habe zu ihm gesagt, hör zu, wenn du irgendetwas machst, was falsch ist, was du weißt, das hättest du nicht tun dürfen, komm sofort zu mir und sag mir die Wahrheit. Schau mir die Augen und sag, Papa, ich habe es vermasselt, Papa, ich habe es verbockt. Und ich habe das so in ihn hineingetrichtert. Der hat am Anfang mal dann gelogen, also hat versucht, wirklich zu lügen und das kam dann auch rauf. Das kam dann rauf, dass die Beweise so klipp und klar am Tisch lagen, da gab es gar nichts mehr zu rütteln, also absolut nichts mehr zu rütteln. Ich hatte Beweise, die ich auf den Tisch legte und dann hatte er gemerkt, er wurde ertappt beim Lügen. Und das war eine sehr harte und schwierige Sache für ihn, weil ich habe diesen Mann erklärt, ich habe meinen Sohn erklärt, du hast dich soeben dem Teufel dein Herz aufgemacht. Du hast soeben das gesagt, was er tut, Lügen. Du hättest die Wahrheit sagen sollen. Die Konsequenzen, die waren relativ gravierend für ihn, also sehr, sehr gravierend. Und weißt du, und ich sagte, das war für ihn so ein Aha-Erlebnis, so ein Aufwecken. Ich habe ihn natürlich bedingungslos geliebt, Debbie und ich auch. Wir haben uns beide hingesetzt, haben ihm das erklärt. Wir haben ihn bedingungslos geliebt, aber wir haben ihm klar gemacht, wie gefährlich es ist zu lügen. Warum? Weil in diesem Augenblick, wo ich lüge, folge ich nach einem Vater. Und dieser Vater ist der Teufel. In diesem Augenblick, wo ich die Wahrheit spreche, folge ich auch einem Vater. Und dieser Vater ist Gott. Und weißt du, der junge Mann hat das so ergriffen. Vor kurzem kam ich nach Hause, ich war 2 Wochen bei unserer Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Und mein Auto fuhr in die Garage hinein. Ich machte die Tür auf, bevor er noch Hallo gesagt hat. Sorry, ich habe Schlag gestoßen. Weiß nicht woher, plötzlich aus dem Nirgendwo. Aber ihr seid lieben und vergeben und nachhaltig, nicht nachtragend. Und weißt du, und bevor er noch Hallo sagen konnte und bevor er noch mir irgendetwas mich umarmen konnte, hat er gesagt, Papa, ich muss mit dir was reden. Und ich, ja, also komm mit mir. Und ich ging mit hinauf in unser Schlafzimmer. In unserem Schlafzimmer haben wir so Gewichte, so Hanteln, so verstellbare Hanteln mit Gewicht. Und er hat zu mir gesagt, Papa, ich habe diese kaputt gemacht. Ich habe sie verwenden wollen, während du nicht hier warst. Und schau, beide sind kaputt. Ich habe gesagt, wow. Toll, Sohn. Danke. Danke, dass du die Wahrheit sagst. Weißt du, in unserem Haus leben ja eine ganze Anzahl Personen oder haben gelebt, als wir noch in Sao Paulo waren. Da haben wir eine ganze Anzahl von Personen gelebt in unserem Haus. Und was geschah dann? Das könnte jeder, könnte die Sachen nehmen. Das hätte irgendjemand brechen können im Haus. Da hätte man schon müssen nachforschen, um darauf zu kommen. Aber Clayton hat gelernt, wie wichtig es ist, die Lüge zu sprechen und die Wahrheit zu sprechen und die Lüge zu verabschieden. Scheuen und abzulehnen. Und hat das sofort mit mir bereinigt. Und das war dann gar kein Problem. Alles klar, wir werden das richten, das wird gemacht werden, du hilfst mir dabei. Wir werden im Google nachschauen, wie man das alles wieder zurechtbekommt. Aber denk einmal, wenn du dir schwer tust mit der Lüge, wenn du immer wieder Lügen erlaubt hast, sich in dein Herz einzuschleichen, vielleicht hast du etwas Toleranz ausgeübt am Anfang der Lüge. Möge diese Sache dich ergreifen, tiefst im Herzen, dass jedes Mal, wenn du lügst, folgst du dem Vater der Lüge, das ist der Teufel. Jedes Mal, wenn du Lüge akzeptierst, akzeptierst du den Vater der Lüge, der Teufel. Jedes Mal, wenn du Lüge einfach etwas schöner machst als Halbwahrheit, hast du die Werke des Teufels etwas schöner gemacht. Hier sollen wir intolerant sein. Hier sollen wir nicht einfach nett gegenüber sein. Wie können wir als Christen dem Teufel gegenüber intolerant und nett sein? Wisst ihr, 2 Väter, Gott, Vater der Wahrheit, Teufel, Vater der Lüge. Welchen Vater folgst du? Welchen Vater öffnest du dein Herz? Welchen Vater gibst du dich hin? Und welchem Vater widerstehst du? Widersteh doch diesem Vater. Die Bibel sagt, wir sollen dem Teufel widerstehen. Ich habe früher mich sehr viel befasst, was geschieht, warum Männer Gottes in sexuelle Unzucht fallen. Das war einer meiner besten Freunde, die waren mit mir im Dienst gemeinsam in Österreich und sind dann in sexuelle Unzucht gefallen, das mich so zutiefst erschüttert, weil das waren tiefe Beziehungen und Freundschaften. Und dann habe ich mich sehr befasst mit diesem Thema, wie kann das geschehen? Wie? Und wie können diese Personen wiederhergestellt werden? Und dann fand ich einen Dienst in Amerika, der hat sich spezialisiert auf gefallene Männer Gottes, Pastoren und Leiter, die in Unzucht gefallen sind, wiederherzustellen. Und dieser Dienst, die haben sogar mit Lügendetektoren gearbeitet. Und dieser Dienst, der sagte Folgendes. Wo ein Mann nur das bekennt, wo er ertappt worden ist, da gibt es in der Regel kaum eine Wiederherstellung. Also gibt es kaum eine Chance, diese Person wiederherzustellen. Wenn ein Mann von sich aus alles auf den Tisch legt und sagt, so war es, so habe ich gemacht, keine Entschuldigung, da gibt es gar nichts mehr. Ich habe das so gemacht, hier, da, packt das auf den Tisch, bringt die Wahrheit ans Licht, da gibt es fast immer Wiederherstellung. Und damals habe ich mir gedacht, ist es nicht so, dass der Feind es immer will, dass wir die Lüge etwas relativieren, ein bisschen verstecken, etwas unter den Teppich kehren, anstatt die ganze Lüge ans Licht zu bringen und sie zu enttarnen. Seien wir doch intolerant mit allem, was vom Vater der Lüge kommt. Und seien wir doch offen und ergreifen wir mit ganzem Herzen alles, was vom Vater des Lichts und der Wahrheit kommt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.